dann Unterstützungsreden einzelner Delegierter. 50 stehen um 8 Uhr abends noch auf der Rednerliste. Im Buffet richten sich die Köche auf eine lange Nacht ein. Sie wird bis 3 Uhr morgens dauern. Jelzin weiß genau, was seine Wähler und die Öffentlichkeit von ihm erwarten. Gleich die erste Frage gibt ihm Gelegenheit, gleichsam aus dem Nähkästchen eines ehemaligen Politbüro-Mitgliedes zu plaudern. Gibt es Menschen im Politbüro, die Michail Sergejewitsch bei der Durchführung seiner Politik stören? Erstens unterstütze ich ihn in seiner strategischen Richtung voll und ganz, sowohl was die Außenpolitik angeht, als auch die strategische Linie seiner Innenpolitik. Was die Taktik angeht, habe ich durchaus auch meine eigene Meinung, die sich gewissermaßen von der seinen unterscheidet. Aber ich glaube, es ist doch ganz natürlich, unterschiedlicher Meinung zu sein. Solche, die ihn stören, gibt es letzten Endes sowohl im Zentralkomitee als auch im Politbüro. Stören oder nur nicht unterstützen. Ja, die gibt es doch auch geheim. So hat man den Eindruck, sitzt der einzige Politiker auf dem Podium, der sozusagen mit Kremlwasser gesalzt ist, wenn er auch aus dem Kreis der Macht verstoßen wurde. Nun ruft er der Versammlung zu, er fühle sich gesundheitlich fit, um den schweren Kampf um die Perestroika aufzunehmen. Als Minister sei er selbstverständlich Teil des Apparates, den er als Politiker bekämpft, aber er will das Ministeramt niederlegen, wozu er ohnehin laut Gesetz verpflichtet ist. Aber im Saal hat er nicht nur Unterstützung. Eine energische Blondine schießt eine spitze Frage gleichsam aus dem Hintergrund ab. Boris Nikolajewitsch, Sie treten für soziale Gerechtigkeit ein. Aufgrund welcher Moskauer Verordnung hat aber Ihre Tochter 1986 eine Wohnung bekommen und 1987 schon wieder eine neue, wodurch die Kandidatin Nina Wassiljewna hier bei uns gesagt hat, wie schwer das Leben in Moskau ist. Als ich nach Moskau kam, wurde mir als einem ZK-Sekretär eine Wohnung zur Verfügung gestellt, in der haben wir zu 5 Personen gelebt. Die Familie meiner Tochter wohnte in einer anderen Wohnung. Nun ja, es gab da einen breiten Riss in der Wand. Die Temperatur stieg auch im Winter nicht über 14 Grad. Die Stadtverwaltung entschied schließlich, dass diese Wohnung unbewohnbar sei. Sie sei reparaturbedürftig und müsse renoviert werden. Die Bewohner erhielten im Austausch eine gleich große andere Wohnung. Im Saal zeigt an, dass die Kandidaten genau gewogen werden und dass nur die große Politik hier nicht ausreicht. Das machen sich andere Bewerber zunutze. Der Direktor des Automobilwerkes Sihl, wo die Staatslimousinen gefertigt werden, scheint Jelzins stärkste Konkurrent zu sein. Er setzt sich für konkrete Anliegen ein, Straßenbau, Versorgung, Renten und Arbeitslöhne. Merkwürdigerweise erhält ein sympathischer Umweltschützer, Direktor eines sowjetischen Naturparkes, den schwächsten Beifall. Eine Ärztin dagegen, die gegen die Privatisierung von Teilen der medizinischen Versorgung wettert, erntet kräftige Zustimmung. Die Bewerber haben mit dieser Versammlung den ersten Teil der vorgeschriebenen Ochsentour hinter sich. Gestern Abend blieben von den Bewerbern 2 übrig, nämlich Boris Jelzin und sein Konkurrent, der Direktor der Autofabrik Sihl. Sie wurden von der Versammlung als offizielle Kandidaten bestätigt. Ab morgen müssen sie sich nun dem Wähler stellen. Motto dieses Abends: Die Wahl der Volksdeputierten ist die Schule der Demokratie. Die Vollmacht des Volkes. Herr Gerner, gibt es denn schon erste Informationen darüber, wie dieses Treffen Schewardnadzes mit Arafat aussah? Ja, auch das Treffen mit Arafat war schon, wie das vorangegangene, heute Vormittag ein dreistündiges Gespräch, das in der sowjetischen Botschaft geführt worden ist. Und auch bei diesem Treffen ist natürlich nicht sehr viel an neuer Substanz herausgekommen. Nach dem Treffen meinte Arafat, dass sich beide Seiten bezüglich der Einberufung einer internationalen Nahostfriedenskonferenz einer Meinung seien, und er dankte Shevardnadze für die Anstrengungen, die dieser mit seiner Reise durch den Nahen Osten auf sich genommen habe, um den Friedensprozess voranzutreiben. Wir wollen einen gerechten Frieden für alle Völker in der Region, Frieden für die Israelis und Frieden für die Palästinenser, erklärte Arafat. Und das waren natürlich Töne, die man im Dezember zum letzten Mal in Genf gehört hatte, als die PLO ja seinerzeit auf einen neuen Kurs ging, als sie das Existenzrecht Israels anerkannt hat, ganz im Sinne Moskaus übrigens. Moskau und Shevardnadze sagte das ebenfalls im Anschluss an das Treffen mit Arafat. Heute Abend ist natürlich nach wie vor der Meinung, dass eine Nahostfriedenskonferenz nur unter Beteiligung der PLO möglich sei und dass auch die Vorbereitung für eine solche Konferenz von der PLO mitgetragen werden müssen. Das also ist in etwa das Ergebnis der dreistündigen Gesprächsrunde, die heute Abend hier in Kairo zwischen PLO-Chef Arafat und Shevardnadze stattgefunden hat. Lassen Sie uns, Herr Gerner, doch nochmal auf den Besuch, auf das Treffen Shevardnadzes heute Nachmittag mit seinem Amtskollegen Arends zu sprechen kommen. Sicherlich nicht nur in der Bundesrepublik, wahrscheinlich weltweit herrscht der Eindruck vor, als käme Israel mit seiner doch starren Haltung gegenüber der PLO ein wenig in die Defensive. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Hat Shevardnadze gegenüber Arends zu verstehen gegeben, dass sein Herz doch mehr auf Seiten des potenziellen traditionellen arabischen Verbündeten der PLO noch schlägt? Oder ist Kompromissbereitschaft auch gegenüber Israel zu verspüren? Ohne Zweifel ist natürlich die Moskauer Haltung zum gesamten Nahostkomplex in den letzten Wochen flexibler geworden und wird noch flexibler werden, vor allen Dingen nachdem jetzt das Kapitel Afghanistan geschlossen ist. Aber die Sowjets sind natürlich nicht von ihrer prinzipiellen Unterstützung für die arabische Sache abgegangen. Sie fordern auch weiterhin die Einberufung einer internationalen Friedenskonferenz unter den Auspizien der Vereinten Nationen. Und sie verlangen natürlich auch, wie ich das eben schon gesagt habe, dass die PLO als einziger rechtmäßiger Vertreter des palästinensischen Volkes an dieser Konferenz teilnehmen wird. Arends hingegen hat natürlich die altbekannte Haltung der Israelis bzw. des Likud-Blockes in erster Linie vertreten, die darauf hinausläuft, dass der Likud bzw. Israel bilaterale Gespräche mit den Arabern führen will, mit den verschiedenen Parteien, also beispielsweise den Syrern und den Jordaniern oder auch den Palästinensern, die allerdings sich aus den besetzten Gebieten Judäa und Samaria, wie Arend sagte, rekrutieren müssten. Also keine neue Entwicklung in der Haltung. Allerdings muss man sagen, dass allein das Treffen zwischen einem sowjetischen und einem israelischen Außenminister in der ägyptischen Hauptstadt eine bedeutende Entwicklung darstellt. Und das meinte auch Shevardnadze, als er im Anschluss an seine dreistündige Begegnung mit Arends meinte, diese Tatsache allein sei als Fortschritt zu werten. Mit einer als Appell bezeichneten Wahlplattform hat sich die KPDSU heute an die Wähler der Sowjetunion gewandt. Zwar stellt die regierende Partei für den im März zu wählenden Kongress der Volksdeputierten nur ein sicheres Kontingent von 100 Abgeordneten bei insgesamt 2250, die sie direkt in ihren Reihen wählt, aber sie hat selbstverständlich den beherrschenden Einfluss bei der Aufstellung der Kandidaten in den sogenannten gesellschaftlichen Organisationen. Zwei Drittel der Abgeordneten werden vom Volk direkt gewählt, wobei das neue Wahlgesetz zwingend vorschreibt, dass für jedes Mandat mindestens zwei Bewerber auftreten müssen. Die neue Wahl stellt zweifellos eine gewisse Demokratisierung dar, weshalb die Partei es auch für notwendig hält, ihre politischen Ziele noch einmal in einem Aufruf an die Bevölkerung zusammenzufassen. Im Prinzip beruht dieser Text auf den verschiedenen Parteibeschlüssen zur Politik der Perestroika. Die KPdSU verspricht denn auch ihren Wählern, dass sie an den Reformen konsequent festhalten wird und sie weiterentwickeln will. Bisher, so wird zugegeben, hätten die Menschen des Landes den Erfolg der Perestroika noch nicht in ausreichendem Maße spüren können. Die Maßnahmen seien nicht mit der wünschenswerten Konsequenz durchgeführt worden. Es gäbe Leerlauf in der Wirtschaft und sogar einen gewissen Leerlauf bei den Reformen selber. Im Mittelpunkt der Anstrengungen der Partei steht deshalb die Bemühung um den Menschen. Er soll das Subjekt der Reformpolitik werden, seine, wie es heißt, Entfremdung von der Macht überwunden werden. Das Ziel einer erneuerten Gesellschaft erfordere eine erneuerte Partei, heißt es. Dabei ist sich die Parteiführung darüber im Klaren, dass es in dieser Phase der Reformen keine Abwartenden und keine Unbeteiligten geben dürfe. Der Appell wendet sich deshalb auch nicht nur an die Parteimitglieder, sondern ruft alle Bürger der Sowjetunion zur aktiven Unterstützung der Politik der Perestroika auf. In der Wirtschaftspolitik wird sich nach diesem Aufruf das Schicksal der Reformen entscheiden. Das Hauptaugenmerk will die Partei deshalb auf die soziale Komponente richten. Kurzfristiges Ziel ist die bessere Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Konsumgütern. Dazu müssten auch Rüstungsfirmen beitragen, die auf zivile Produktion umgestellt werden sollen. Vor allem aber wird angestrebt, in der Landwirtschaft den Landarbeiter wieder zum Herrn über den Boden zu machen. Die Entlohnung soll sich künftig streng nach der Leistung richten. Gleichzeitig soll eine umfassende Rentenreform angestrebt werden. Ein weiteres Ziel, das noch einmal bekräftigt wird, ist die Versorgung jeder sowjetischen Familie mit einer eigenen Wohnung oder einem Haus bis zum Jahre 2000. Dafür sollen alle Formen der Wirtschaft ausgeschöpft und eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse durchgeführt werden. Das heißt, dass auch privater Wohnungsbau und das Genossenschaftswesen im Wohnungsbau gefördert werden sollen. In der Außenpolitik bekräftigt die Partei noch einmal den neuen Kurs, der, wie es heißt, das Recht auf Gewalt durch die Stärkung des internationalen Rechtes ablösen soll. Die UdSSR strebt die endgültige Überwindung des Kalten Krieges an und will sich auf der Basis des friedlichen Wettbewerbes in die internationale Staatengemeinschaft eingliedern. Gleichzeitig könnten die Bürger sicher sein, dass sie die Verteidigungsanstrengungen in dem notwendigen Umfang aufrechterhalten werde. Der Wahlappell ist vom Zentralkomitee der KPdSU verabschiedet worden und heute in den zentralen Zeitungen des Landes veröffentlicht. Die sowjetische Presse hat in Berichten den alliierten Militärmissionen vorgeworfen, Spionage zu betreiben, praktisch zu Filialen der militärischen Aufklärungsdienste der USA, Großbritanniens und Frankreichs geworden zu sein. Da wird von mit Tarnanstrich versehenen Limousinen und Geländefahrzeugen gesprochen, die pausenlos in der Nähe der sowjetischen Streitkräfte anzutreffen seien. Ein Faktum, so will mir scheinen, das in gar keiner Weise verwunderlich ist. Denn in der Bundesrepublik gibt es ähnliche Meldungen über die Sowjetunion bei deren Missionen in Frankfurt, Bünde und Baden-Baden. Heute hat sich die DDR-Presse mit ähnlichen Vorwürfen der Sowjetunion angeschlossen. Aus Ost-Berlin, Hartwig Heber. Einige Fakten zur schmutzigen Praxis der westlichen Militärverbindungsmissionen. Unter diese Überschrift hat die sowjetische Armeezeitung ihre ausgedehnte Attacke gegen die in der DDR unterhaltenen westlichen Militärmissionen gestellt. Es wird in der umfangreichen Darstellung dann auch schweres Kaliber aufgefahren. Die Alliierten schickten Fahrzeuge mit Tarnanstrich und einem reichhaltigen Sortiment an technischem Gerät, darunter Foto- und Filmkameras, Diktiergeräte und spezielle Apparate zur Funkaufklärung, zu Übungsplätzen der sowjetischen Truppen, zu Militärflughäfen oder auf die Route von Militärkolonnen. Ausgiebig werden verschiedene Fälle geschildert, bei denen Angehörige jeweils einer der drei westlichen Missionen von der sowjetischen Seite bei ihrer Spionagearbeit überrascht worden seien. Es werden dazu auch die Namen der alliierten Soldaten genannt. Doch dabei bleibe es nicht, so heißt es weiter in dem Artikel der sowjetischen Armeezeitung. Um Geheiminformationen einzuholen, suchten die Mitarbeiter der Missionen auch Gesprächskontakte zu sowjetischen Militärangehörigen. Die alliierten Missionen in der DDR, deren Aufgabe ursprünglich allein die Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen den Oberkommandierenden der Streitkräfte gewesen sei, seien allmählich faktisch zu Filialen der westlichen militärischen Aufklärungsdienste geworden. Auf diese Weise werde bewusst und auf grobe Art gegen die Vorschriften über die Tätigkeit der Missionen verstoßen. Die unverantwortlichen Aktionen gefährdeten gleichermaßen das Leben der alliierten Missionsangehörigen wie der sowjetischen Militärs, so heißt es weiter, wobei auch der Fall des US-Majors Nicholson angeführt wird, der im März 1985 von sowjetischen Soldaten in der Nähe von Ludwigslust erschossen wurde. Abschließend warnt die sowjetische Militärzeitung vor einer Beeinträchtigung der vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen Ost und West sowie der Entspannung insgesamt. Zwischenfälle mit westalliierten Militärpatrouillen in der DDR hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Der Tod von Major Nicholson als der wohl spektakulärste Vorgang hat darauf ein besonderes Schlaglicht geworfen. Die Erwähnung dieses Falles im Zusammenhang mit der gesamten Attacke macht die Hintergründe allerdings umso rätselhafter, denn die Sowjetunion hat sich dafür 3 Jahre später ausdrücklich entschuldigt. Eine Entschuldigung gab es außerdem für die Schüsse von 7 Sowjetsoldaten auf 2 amerikanische Militärs im September 1987. In beiden Fällen sagte Moskau außerdem zu, alles zu tun, um für die Zukunft generell solche Vorfälle zu vermeiden. Nachdem die Akten über diesen Fällen geschlossen schienen, hat sie die sowjetische Militärzeitung jetzt wieder geöffnet. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass den westalliierten Missionen neben dem Spionagevorwurf zugleich unterstellt wird, sie würden bei ihren Aktivitäten die Wahrheit entstellen und die ganze Verantwortung für einzelne Zwischenfälle auf die sowjetische Seite abzuwälzen suchen. Offen bleibt, ob neuerliche Zwischenfälle damit den eigentlichen Hintergrund der Attacke bilden. Es kann auch darüber spekuliert werden, ob der Angriff nicht in eine ganz andere innersowjetische Richtung zielt, nachdem die sowjetischen Schuldeingeständnisse nachträglich wieder in Frage gestellt werden. Dass die DDR von solchen Überlegungen unberührt bleibt, liegt auf der Hand. Ihr muss der Vorstoß gegen die westalliierte Präsenz auf dem eigenen Territorium in jedem Fall gelegen kommen. Und falls die Hintermänner unter den Gegnern Gorbatschows zu suchen wären, umso mehr. Nach der Kollision von insgesamt 3 Militärmaschinen bei einer Tiefflugübung sind am Vormittag über Ostfriesland ein deutscher Alpha-Jet und ein britischer Tornado abgestürzt. Der Pilot und der Waffenleitoffizier der Royal Air Force kamen ums Leben, als die Flugzeuge in der Nähe der Ortschaft Wiesmoor im Kreis Aurich auf freies Feld prallten. Der Pilot des Alpha-Jets der Bundesluftwaffe konnte sich mit dem Schleudersitz retten. Der 39-jährige Hauptmann wurde nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Bonn mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pilot des zweiten in die Kollision verwickelten deutschen Alpha-Jets vollbrachte eine, wie es in Agenturberichten heißt, fliegerische Meisterleistung. Ihm gelang es, seine schwer beschädigte Maschine zum Fliegerhorst Wittmund zu steuern und dort notzulanden. 3 Jagdbomber der Vereinigten Staaten sollen nach Angaben des libyschen Verkehrsministeriums am vergangenen Dienstag eine Verkehrsmaschine aus Tripolis über dem Mittelmeer verfolgt haben. Das staatliche italienische Fernsehen RAI berichtete heute, die Militärflugzeuge hätten sich der libyschen Boeing 707, die auf dem Weg nach Istanbul war, bis auf eine Entfernung von 10 Meilen genähert. Die Zivilmaschine sei von den Jagdbombern etwa 14 Minuten lang eskortiert worden. Der Vorfall habe sich im internationalen Luftraum über dem Mittelmeer ereignet, und zwar in der Region, die von der Luftkontrolle in Athen überwacht werde, hieß es weiter. Libyen überstellte unterdessen einem Vertreter des Vatikans in Tripolis die Leiche des amerikanischen Piloten Paul Lawrence, dessen Maschine war im April 1986 bei den US-Bombenangriffen auf libysche Ziele abgeschossen worden. Die sterblichen Überreste des Luftwaffenpiloten sollen zunächst nach Rom gebracht werden. Dort will der Vatikan diese einem Vertreter der Vereinigten Staaten übergeben. US-Lauschaktion gegen Imhausen. Amerikanische Geheimdienste sollen Geschäften zwischen Libyen und der Chemiefirma in Lahr durch das Abhören von Telefongesprächen auf die Spur gekommen sein. Zitat daraus: Es ist an der Zeit, mutig und offen unsere Meinung zu sagen. Schluss mit der uns lähmenden Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit. Zitat Ende. Aber die Machthaber in Ost-Berlin scheinen noch immer weit davon entfernt zu sein, offene Meinungsäußerungen nicht als Bedrohung zu empfinden. Demonstration gestern in Leipzig, zu der die Autoren dieses Flugblattes aufgerufen hatten, zur Erinnerung an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 70 Jahren. Bei dieser Demonstration war auch Volkspolizei und Staatssicherheitsdienst aufmarschiert. Ziemlich brutal, so erzählen Augenzeugen, ziemlich brutal seien die Ordnungskräfte vorgegangen. Mindestens 80 Menschen wurden festgenommen. Parallele also zur Verhaftungswelle in Ost-Berlin nach einer Luxemburg-Liebknecht-Gedenkkundgebung vor einem Jahr. Aus der DDR Hartwig Heber. 11 Festnahmen mit Haftbefehl wurden zunächst bekannt. Einer der Betroffenen ist zwar wieder auf freiem Fuß, das Ermittlungsverfahren läuft gegen ihn allerdings weiter. Inzwischen wurden auch erste Fürbittgottesdienste gemeldet, und zwar aus Leipzig selbst, wo bei dieser Gelegenheit noch einmal 20 Personen abtransportiert wurden, sowie aus Naumburg, Zwickau und Bautzen. Was den eigentlichen Hintergrund der Ermittlungen bildet, ist noch nicht bekannt. Der Aufruf zur unabhängigen Luxemburg-Liebknecht-Demonstration dürfte es am wenigsten gewesen sein. Aus Leipzig wird berichtet, dass die Betroffenen, sämtlich Mitglieder von kirchlichen Friedens- und Bürgerrechtsgruppen, mit dem dazu verteilten Flugblatt unmittelbar nichts zu tun hatten. Sie sind allerdings in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit Aktionen hervorgetreten, wie überhaupt die Bürgerrechtsgruppen in Leipzig im vergangenen Jahr besonders rührig gewesen sind, ganz im Gegensatz zu jenen in Ost-Berlin, die noch immer von den Nachwirkungen des Zugriffs der Staatssicherheit vor einem Jahr betroffen sind. Wegen ihrer Aktivitäten haben sämtliche 11 Bürgerrechtler in der Vergangenheit bereits Ordnungsstrafen auferlegt bekommen. 5 von ihnen gehören zur Initiativgruppe Leben, einer zur Arbeitsgruppe Gerechtigkeit und einer zur Aktion Sühnezeichen. Ein weiterer hat allerdings erst vor kurzem einen Ausreiseantrag gestellt. Eine spektakuläre Aktion unternahmen sie Ende November aus Protest gegen das Verbot der sowjetischen Zeitschrift Sputnik in der DDR. Während der Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche ließen sie vor einem Kino Luftballons mit der Aufschrift Sputnik steigen, während dessen Sicherheitskräfte die nicht genehmigten Flugobjekte mit brennenden Zigaretten zu zerstören suchten. Anschließend wurden vielfach die Personalien festgestellt. Die Bürgerrechtler schalteten sich außerdem in die Proteste gegen die Religierung von 4 Ostberliner Oberschülern ein, verteilten bei regelmäßigen Fürbittgottesdiensten in Leipzig Informationsmaterial und sammelten Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen. Diese längerfristig angelegten Aktivitäten könnten bei der Staatssicherheit den Entschluss zum Eingreifen hervorgerufen haben. So wurde schon bei den Festnahmen auch ein Haftbefehl präsentiert, was einen spontan erfolgenden Zugriff nicht wahrscheinlich erscheinen lässt. In allen Fällen wurden anschließend umfangreiche Haussuchungen vorgenommen. Dies begründet die Vermutung, dass die Sicherheitsorgane schweres Geschütz gegen die Bürgerrechtler in Stellung bringen wollen. Wie vor einem Jahr in Ost-Berlin, so diesmal in Leipzig. In der DDR könnte damit das innenpolitische Klima vor einer neuen Belastung stehen. Gerade zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der KSZE-Vereinbarung in Wien scheint dies besonders kennzeichnend. Der Ostberliner Korrespondent Hartwig Heber erwähnte gerade in seinem Beitrag Fürbittgottesdienste in der DDR. Spontane, vereinzelte Gottesdienste für Mitglieder kirchennaher Umwelt-, Friedens- und Menschenrechtsgruppen. Über solche Veranstaltungen berichtet die DDR-Presse nicht. Wie wäre es anders zu erwarten? Dafür nehmen regimekonforme Äußerungen breiten Raum ein. Nach der Ostberliner Vorzeigekundgebung Luxemburg-Liebknecht wird heute ein 29-Jähriger mit den Worten zitiert: Wir ehren große Deutsche, aber Westjournalisten pusten sich bestimmt wieder ein Sandkorn vor die Kamera, das alles verdecken soll. So kann man es heute in der DDR nachlesen. Wie sagte Stefan Kraftschick, vor einem Jahr ausgebürgerter DDR-Liedermacher, heute Morgen in einem Deutschlandfunk-Interview: Die Staatsmacht hat nichts dazugelernt. Kaum noch Zweifel an Entführungen, nachdem sich die mutmaßlichen... Wir sind in der Frage der militärischen Rivalität zu weit gegangen, meinte selbstkritisch Parteichef Gorbatschow gegenüber den Mitgliedern der Trilateralen Kommission. Gorbatschow beklagte aber auch die politische und wirtschaftliche Konfrontation, die er mit seinem neuen politischen Denken gerne überwinden möchte. Fernziel ist die Integration der Sowjetunion in alle weltwirtschaftlichen Prozesse. Als Vorleistung wies Gorbatschow darauf hin, dass die Sowjetunion bereits ihre eigenen Wirtschaftsgesetze liberalisiert habe und sich nun bemühe, in wenigen Jahren den Rubel in eine frei konvertierbare Währung umzuwandeln. Dabei beklagte Gorbatschow die hinderlichen Beschränkungen, die sich die Sowjetunion selbst auferlegt hat. Unter anderem nannte er die Trennung von Militärwirtschaft und Zivilwirtschaft, die er so wörtlich als unser internes COCOM bezeichnete. Damit spielte er auf die COCOM-Liste der westlichen Länder an, die den Technologietransfer militärisch wichtiger Güter in den Ostblock regelt bzw. verbietet. Ähnlich strikt werden Entwicklungen der neuen Technologie aus der sowjetischen Militärwirtschaft vor der sowjetischen Zivilwirtschaft geheim gehalten und können somit nicht für den Konsumenten genutzt werden. In diesem Gesamtzusammenhang stellte Gorbatschow dann seine detaillierten Erklärungen zu seinem jüngsten Abrüstungsvorschlag, den er in der UNO Anfang Dezember letzten Jahres vorgetragen hatte. Demnach will die Sowjetunion 12% ihrer Streitkräfte einseitig abbauen. 240.000 Soldaten werden im europäischen Teil der Sowjetunion demobilisiert, 200.000 im östlichen Teil und 60.000 im südlichen Landesteil. Gorbatschow wehrte sich gegen Unterstellungen, dass man nur veraltete Panzer vernichten wolle. Unter den 10.000 Panzer, die zur Abmusterung vorgesehen sind, befinden sich nach seinen Angaben 5.300 Panzer neuester Bauart. Insgesamt 5.000 Panzer sollen total verschrottet werden und weitere 5.000 sollen für zivile Nutzung und als Übungsgeräte umgebaut werden. In der Mongolei will die Sowjetunion 75% ihrer Truppen abbauen sowie ihre gesamten Luftstreitkräfte abziehen. Dies entspricht weitgehend einer Forderung der Volksrepublik China, mit der Gorbatschow eine Annäherung sucht. Die gesamte Waffenproduktion der Sowjetunion soll um 20% gedrosselt werden. Gorbatschow hatte schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Rüstungskosten in der Sowjetunion unverhältnismäßig hoch seien. Jetzt gibt er an, dass der Verteidigungshaushalt um 14,2% gekürzt werden soll. Doch dieser Verteidigungshaushalt ist nie korrekt ausgewiesen worden. Laut offiziellem Haushaltsplan gibt die Sowjetunion im laufenden Jahr umgerechnet etwa 60 Milliarden Mark für Rüstungskosten aus. Das entspricht etwa 7% des Gesamthaushaltes. Nach westlichen Schätzungen liegt diese Summe jedoch erheblich höher. Mehrfach haben sowjetische Fachleute auch schon eingeräumt, dass man über die Gesamtbelastung durch die Militärkosten keine genaue Aufstellung habe. Schewardnadse macht in diesem Zusammenhang einige interessante Feststellungen. Hören Sie über eine leider nicht sehr gute Telefonverbindung Klaus Lankuse. Edward Schewardnadse griff sehr hoch, bemühte weltpolitische Entwicklungen vor 40 Jahren, als er kurz vor seiner Abreise aus Kairo Araber und Israelis nochmals aufrief, jetzt und endlich Frieden zu schließen. Wollten sie nicht eine nukleare Konfrontation riskieren, wie sie vor 4 Jahrzehnten das Ost-West-Verhältnis bedroht habe. Zum Abschluss der 4 Tage dauernden dritten Station seiner Nahost-Tour warnte der russische Chefdiplomat die Israelis nochmals, dem palästinensischen Volk das Recht vorzuenthalten, selbst entscheiden zu können, wer es vertritt, und fügte hinzu, Israel stärkt damit weder seine Sicherheit als Staat noch die Legitimität seines eigenen Rechtes auf Selbstbestimmung. Im Gegenteil, es schwächt seine Position. Moshe Arendt, der während seiner Kairoer Gespräche mit Edward Schewardnadse protokollarisch ebenso wie Yasser Arafat behandelt wurde, hat klargemacht, dass der von Moskau vorgeschlagene Plan einer internationalen Friedenskonferenz überhaupt dann nur für die israelische Regierung erwägenswert wird, wenn vorher die diplomatischen Beziehungen zu Moskau wiederhergestellt sind. Und Schewardnadse stellte dieses Jungtim in umgekehrter Folge fest. Vor hochrangigen Politikern und der Presse erklärte er, die Sowjetunion werde so lange keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen, bis der jüdische Staat eine internationale Friedenskonferenz akzeptiere, und zwar unter Teilnahme der palästinensischen Befreiungsorganisation. Yitzhak Shamir und Moshe Arendt haben aber beide auch signalisiert, dass sowohl eine, wenn auch auf die 2 Supermächte beschränkte, internationale Konferenz möglich sein könnte, als sie auch der Sowjetunion eine gewisse Rolle im Friedensprozess zubilligen, auch ohne diplomatischen Beziehungen, wie Moshe Arendt feststellte. Bei der Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse seiner Nahost-Tour, Syrien, Jordanien, Ägypten, verwies Shevard Nasr auf eine Bemerkung des amerikanischen Präsidenten Bush vom Dienstag, mit der die USA den Sowjets nur eine beschränkte Rolle im Nahen Osten zubilligen. Dass Bush gesagt habe, er sei nicht beunruhigt über die Nahostinitiative der Sowjets, das sei in Ordnung, meinte Shevard Nasr, aber dass die Rolle der Sowjets in der Region eingeschränkt sein sollte, diese Qualifikation beinhalte ein Element der Rivalität und das sei unnötig. Und mit einem Lächeln fügte Shevard Nasr hinzu, das ist meine erste kritische Bemerkung über den neuen amerikanischen Präsidenten. Keine der beiden Supermächte könnte alle Probleme in der Region lösen. Aber die USA sollten ihren Einfluss geltend machen, um die Israelis zu überzeugen, sich voranzubewegen auf dem Weg zum Frieden. Und wörtlich fuhr Shevard Nasr fort, die USA haben eine gute Gelegenheit, sich im Dialog mit Arabern, Israelis und der Sowjetunion zu engagieren. Washington hat die Möglichkeit, der israelischen Regierung zu helfen, einen neuen Zugang zu den Problemen zu finden, der die neuen Realitäten berücksichtigt. Ohne heute nochmals die Formulierung von der Koordinierung russischer und amerikanischer Diplomatie im Nahen Osten aufzunehmen, ließ Shevard Nasr jedoch keinen Zweifel an der möglichen Abstimmung mit Washington. Wenn nicht bald Friede in der Region gefunden werde, meinte der sowjetische Außenminister, dann werde die ständige Aufrüstung möglicherweise zur nuklearen Eskalation führen und dann könnten zukünftige Archäologen eine neue Schicht untergegangener Zivilisation im Nahen Osten ausgraben. Deutschlandfunk. Sie hörten die Sendung Deutschland und die Weltrettung. Liebken machte heute deutlich, dass er vom Amt des regierenden Bürgermeisters erst dann zurücktreten werde, wenn ihm Momper eine klare Mehrheit für einen neuen Senat nachweisen könne. In den Ländern der NATO hat heute eine geheime Stabsübung begonnen, bei der es keine Truppenmanöver gibt, sondern nur eine Überprüfung der Krisenplanung im Verteidigungsfall. Das Manöver wird Vintex genannt. In zwei Wochen sollen nicht nur die Krisenpläne der politischen Instanzen, sondern auch die Einsatzfähigkeit der militärischen Stäbe und der zivilen Dienststellen überprüft werden. In der Bundesrepublik hat sich nicht nur die Friedensbewegung gegen diese Kriegsübung gewandt, weil sie nicht in die Zeit der Abrüstung passen würde. Zum ersten Mal haben auch die SPD-regierten Bundesländer weitgehend ihre Mitwirkung an der Stabsübung verweigert. Aus Bonn Informationen von Hans Linketscher. Vintex CIMEX ist eine sich auf den ganzen NATO-Bereich erstreckende militärische Übung mit ziviler Beteiligung. Weil allein in der Bundesrepublik neben rund 800 militärischen Dienststellen auch rund 1500 zivile Behörden eingeschaltet sind, spricht man von einer Gesamtverteidigungsübung. Wenn man so will, dann handelt es sich bei den alle zwei Jahre stattfindenden Übungen um winterliche Schreibtischmanöver, bei denen keine Truppen hin und her bewegt werden, bei denen kein Panzer rollt, bei denen nicht Rot gegen Blau im nassen Gelände zu Felde zieht. Seit heute sind in dem atombombensicheren Regierungsbunker in einem kleinen Weindorf an der Ahr, rund 20 Kilometer von Bonn entfernt, Politiker, Militärs und hohe Beamte, aber auch normales Fußvolk eingezogen, um den Ernstfall zu proben, der in den kommenden zwei Wochen gleichsam als Krieg per Computer auf dem Bildschirm geführt wird. Wie immer bei diesen Übungen spielt im Regierungsbunker ein Kanzleramt, Staatssekretär, Bundeskanzler. Mit ihm arbeiten Staatssekretäre anderer Ministerien Tag und Nacht an Lagebeurteilungen, betreiben Krisenmanagement. Es ist eine Art Kriegskabinett, das nicht nur darüber entscheidet, wohin beispielsweise die einzelnen Flüchtlingsströme geleitet werden, sondern es wirkt mit auch am Einsatz von Atomwaffen. Ein Bundestagsabgeordneter, der vor vier Jahren den Atomwaffeneinsatz auf dem Papier miterlebte, sprach von einem gespenstischen und niederschmetternden Bunkererlebnis. In diesem Jahr wird laut Nachrichtenmagazin Der Spiegel von einem erfundenen Szenario ausgegangen, bei dem nicht nur der Ersteinsatz amerikanischer Atomwaffen geübt, sondern auch ein zweiter Atomangriff gestartet wird. Ein Teil der Atomwaffen soll danach auch von bundesdeutschem Gebiet auf Ostblockländer abgefeuert werden. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Horst Jungmann kritisierte gestern, Atomwaffen würden bei dieser Übung nicht als politische Waffe zur Beendigung einer militärischen Auseinandersetzung genutzt, sondern als Kriegsführungswaffe eingesetzt. Das Szenario geht dabei von folgenden Vorgaben aus. Wirtschaftliche Krise in der Sowjetunion, Golfkrieg, Unruhen in Jugoslawien, die einen sowjetischen Einmarsch in den Adria-Staat auslösen. Der Westen macht daraufhin mobil, der Warschauer Pakt greift mit chemischen Waffen an, die NATO feuert atomare Warnschüsse ab. Weil die Sowjetunion ihren Angriff nicht stoppt, zündet die NATO weitere Atomwaffen und damit ist das Planspiel zu Ende. Die SPD fühlt sich aufgrund dieser Vorgaben an die Zeiten des Kalten Krieges erinnert und fordert, diese Übung abzusetzen. Auf ziviler Ebene wird durchgespielt, ob im Ernstfall die Versorgung der Bevölkerung und der Verkehr aufrechterhalten werden können. Und geübt werden auch der Katastrophen- sowie der Zivilschutz. In den sozialistischen Ländern Osteuropas ist eine Demokratisierung im Gange, die das marxistisch-leninistische Staats- und Gesellschaftssystem aufzulösen beginnt. Dank der Perestroika-Politik von Gorbatschow hat sich nicht nur die Sowjetunion auf den Weg der Reformen begeben, sondern auch in den zwangsverbündeten osteuropäischen Staaten ist ein revolutionärer Umbau des kommunistischen Einparteienstaates im Gange. Dazu der Kommentar von Eduard Neumeier. Soeben hat Ungarns Sozialistische Arbeiterpartei per ZK-Beschluss einstimmig den Verzicht auf die führende Rolle als Verfassungsgrundsatz beschlossen. Das ist ungefähr so, als verzichte der Papst auf seine Unfehlbarkeit bei Ex-Kathedra-Entscheidungen, also bei Lehrsätzen. Ungarns Kommunisten nehmen da aber etwas vorweg, was andernorts auch schon in Gang kommt. In Polen verkünden die obersten Chefs der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und der Regierung, die Partei habe das Machtmonopol bereits aufgegeben. Das trifft faktisch tatsächlich zu, vielleicht mit der nicht unwichtigen Differenzierung, dass ihnen ihre Macht seit Jahrzehnten scheibchenweise vom Volk, von der Kirche, von Solidarność abgeschnitten wurde. Immerhin ist es nun das erste Mal, dass bei Nationalwahlen zum Sejm die Kommunisten nicht bloß einen sozusagen Hofoppositionellen dulden wollen oder eine Handvoll. Nein, sie müssen 40% aller Sitze an die verschiedenen Oppositionsgruppen abtreten. Damit bleibt ihnen zwar noch eine Mehrheit von 60%, doch die ist viel weniger sicher als etwa die Margaret Thatchers im britischen Unterhaus. Schon in den letzten Monaten haben sich innerparteiliche Opponenten im Sejm nicht konform verhalten. Vor allem aber scheint wichtig, dass die Solidarność die bevorstehende Wahl als letzte nicht volldemokratische ansieht. Und das unter der Voraussetzung eines auch in der Sowjetunion andauernden Demokratisierungsprozesses, bei der darauffolgenden Sejmwahl 4 Jahre später den Kommunisten die Macht aus den Händen entwunden wird. Auch ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass diesem faktischen Zustand auch der verfassungsrechtliche Zustand angepasst wird. Dies umso mehr, als auch beim gegenwärtigen Wahlkampf in der Sowjetunion und um einen solchen handelt es sich eindeutig bei der Aufstellung der Kandidaten für den neuen Kongress der Volksdeputierten, bereits ungeniert die führende Rolle der Partei in Frage gestellt wird. Von Boris Jelzin, dem soeben triumphal zum Kandidaten im Wahlbezirk 1 von Moskau berufenen ehemaligen Stadtparteichef von Moskau, wird das Zitat überliefert: Die Voraussetzungen für ein Mehrparteiensystem sind noch nicht gegeben. Aber über das Problem müssen wir öffentlich nachdenken. Und Pluralismus müssen wir jetzt schon schaffen. Soweit Jelzin. Wohin das alles führen kann, dafür ist Ungarn in diesen Monaten so eine Art Mikrokosmos. Ein kleines Gebilde, das stellvertretend für die anderen ausbrütet, was der Kommunismus hervorgebracht hat. Es ist durchaus so, dass sich Kommunisten heute dafür entschuldigen müssen, Kommunisten zu sein. In Ungarn hat man nun eine Konsequenz gezogen, die so ungeheuerlich ist, als würde der Papst das Osterfest als Auferstehungstag Christi abschaffen. Der 7. November, der in allen kommunistischen Staaten obligatorische Feiertag zu Ehren der russischen Oktoberrevolution, wird laut jüngstem Beschluss abgeschafft. Stattdessen gibt es einen neuen Feiertag, die Revolution vom März 1835 gegen Österreich. Man kann sich leicht denken, dass die Gralshüter der bisherigen Lehre in Prag, in Ostberlin, in Bukarest und wohl auch der wendig-windige Todor Schiffkow in Sofia meinen müssen, in eine andere Welt geschleudert zu sein. Das ist wohl der Grund dafür, dass sie, um es mit Heinrich Böll zu sagen, mit berserkerhafter Wut die verfaulenden Reste der Macht verteidigen. Aktion. Im Anschluss an seine Nahostreise, die ihn ja zuletzt nach Kairo geführt hatte, ist der sowjetische Außenminister Edward Shevardnadze jetzt weitergereist in den Irak und in den Iran. Auch dort der Versuch aus Moskauer Sicht zwischen den Kriegsgegnern zu vermitteln. Hans-Peter Gerner in Kairo, mit welchen Absichten ein Schreiben Gorbatschow soll ja an die Regierungschefs in beiden Ländern mit dabei gewesen sein? Ja, Herr Böttcher, Schreiben Gorbatschows hatte Shevardnadze auf seiner gesamten Nahost-Tour dabei, die ihn gestern mit dem irakischen Staatspräsidenten Saddam Hussein im kriegszerstörten Basra zusammentreffen ließ und heute dann zum Abschluss seiner 10-tägigen Tour durch 5 Nahoststaaten eben in den Iran führen wird, wo er ja als erster Außenminister eines nicht-islamischen Staates überhaupt auch von Ayatollah Khomeini empfangen werden wird. Bei dieser Gelegenheit soll Shevardnadze einer Bitte des britischen Außenministeriums entsprechen und den 88-jährigen schiitischen Revolutionsführer zu einer Rücknahme des Todesurteils gegen den Schriftsteller Salman Rushdie auffordern. Ob Shevardnadze allerdings dieser Bitte nachkommen wird, das muss offen bleiben. Denn noch ehe bekannt wurde, dass die Briten während des Shevardnadze-Aufenthaltes hier in Kairo mit diesem Ansinnen an den Chef der Sowjetdiplomatie herangetreten sind, erklärte dessen Sprecher Gennadi Gerasimov gestern in Nikosia, dass die Sowjets von sich aus diese Affäre nicht anschneiden wollen. Zweifelhaft, wenn nicht überhaupt gänzlich, muss gelten, dass sich Khomeini dazu entschließen würde. Aber auch, dass die Einheit von Religion und Politik in Teheran sehr weit interpretierbar sind und dass hinter den Kulissen Dogmen, wenn nicht Nachtmachtkämpfe, entbrannt sind, zeigte sich auch gestern, als der iranische Parlamentspräsident der Hojatul Islam Rafsanjani nämlich während des wöchentlichen Freitagsgebetes erklärte, dass der Iran als Staat keine Verantwortung trage, wenn ein Moslem seine Pflicht erfülle und an Rushdie die von Khomeini verhängte Todesstrafe vollziehe. Also Rafsanjani hat zwar damit erneut ein Lippenbekenntnis zu Khomeini abgelegt, gleichzeitig aber auch die Sorge implizit geäußert, dass der politische Schaden in dieser Affäre zulasten des Aufbaus des Iran gehen könnte. Auf der anderen Seite, Herr Gerner, ist die Sowjetunion ja auch bemüht, ihre Kontakte zum Iran zu verbessern. Und da könnte ein Vorstoß in Sachen Rushdie eher hinderlich sein. Bilaterale Probleme stehen selbstverständlich auch auf dem Gesprächskalender, so beispielsweise die Aufstockung des Handelsvolumens zwischen beiden Ländern, das derzeit 200 Millionen Dollar pro Jahr beträgt. Aber wie in Bagdad werden auch in Teheran die Gespräche sich konzentrieren auf die Sicherung des irakisch-iranischen Waffenstillstandes als Voraussetzung für eine Friedensregelung zwischen beiden Ländern sowie die von der Sowjetunion vorgeschlagene Entmilitarisierung des Golfes nach einem Rückzug aller ausländischen Kriegsschiffe aus diesen Gewässern. Auf dem Balkan, genauer gesagt in Jugoslawien, brodelt es und das nun schon seit einigen Wochen. Die Demonstrationen und Gegendemonstrationen im Kosovo und nun heute auch in Belgrad haben die ohnehin gespannte Lage in diesem Vielvölkerstaat weiter verschärft. In Belgrad begrüße ich Georg von Hübenet. Guten Abend, Herr von Hübenet. Guten Abend, Herr Bach. Herr von Hübenet, praktisch vor Ihrer Haustür versammelten sich heute die Serben, um ihrerseits gegen die Albaner zu demonstrieren. Sie sind noch da. Ah ja, nur ein Ausbruch, Herr von Hübenet, nationale Empfindungen oder steckt da mehr dahinter? Zum Beispiel die Angst vor weiteren wirtschaftlichen Einschränkungen? Ja, Herr Bach, darum ging es heute noch nicht. Man wollte offensichtlich die jugoslawische Parteiführung erst zwingen, Farbe in der Kosovo-Politik zu bekennen und es gelang wenigstens zum Teil. denn im Gegensatz zu seinen sonstigen Gewohnheiten, Entscheidungen hinauszuziehen und so die entstandenen Konfliktsituationen eher zu glätten, als sie zu lösen, reagierte das Präsidium der jugoslawischen Kommunisten heute schneller und präziser auf die Anforderungen des politischen Alltags. Kein Wunder, etwa 200 Demonstrationen wurden allein in der Teilrepublik Serbien heute mit dem Ziel abgehalten, den gestern von den albanischen Kumpel des Trepča-Bergbaukombinats erzwungenen Rücktritt der Kosovo-Parteiführung rückgängig zu machen, die nach Auffassung der bis gestern streikenden Albaner zu nachgiebig gegenüber Serbien war. Außerdem harrten seit gestern Nacht, also etwa 24 Stunden, Studenten, verstärkt durch Arbeiter und Bürger, vor dem Bundesparlament aus, um das gleiche Ziel zu erreichen. Das Präsidium der jugoslawischen Kommunisten entschied, dass es im Prinzip dafür sei, diese drei Spitzenfunktionäre, Šukrija, Semi und Vorina, einzusetzen, doch werde man darüber in anderen Gremien beraten. Die versammelten Demonstranten, über 1 Million an der Zahl, begannen daraufhin zu schreien, Verrat, Verrat. Mit Unwillen und einem Dauerpfeifkonzert reagierten auf die Versammelten auf die Ankündigung, dass weder der Bundesparteichef der Kroate Šuga noch sein Sekretär der Slowene Koroše zurücktreten würden. Freundlich gaben sich die Demonstranten nur bei der Ankündigung, das Präsidium werde ohne Kompromisse die Änderung der serbischen Verfassung durchsetzen. Hochstimmung kam es auf, als gegen 22 Uhr